Blumen des Herzens Gefühle, sie sprechen manch heimliches Wort. Sie neigen sich traurig am schwankenden Stiel, als zöge die Liebe sie fort. Sie bergen verschämt sich im deckenden Raube, als hätte verraten ihr Wunsch sie dem Raube, als hätte verraten ihr Wunsch sie dem Das wagen die Huld sich in Blumen zu klagen.